وفقكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. Alla sorg vet Allah dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, heute möchten wir uns den zweiten Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Riyad al-Salihin näher uns anschauen. Ich lese ihn erst einmal vor. Er lautet wie folgt, überliefert von der Mutter der Gläubigen, Abdullah, Aisha, Allah habe Wohlgefallen an ihr, die sagte, Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, es wird ein Herr einen Kriegszug zur Kaaba unternehmen. Und wenn sie dann in unbewohntes Wüstengebiet gelangt sind, werden sie vom ersten bis zum letzten in der Erde versinken. Ich erwiderte, O Gesandter Allahs, wie werden sie vom ersten bis zum letzten in der Erde versinken, wo unter ihnen doch die Leute sind, die für sie den Markt betreiben und solche, die nicht zu ihnen gehören? Er antwortete, sie werden vom ersten bis zum letzten in der Erde versinken, doch werden sie entsprechend ihrer Absichten auferweckt werden. Dies ist muttafaqun alayhi, das heißt der Hadith ist unter Übereinstimmung und der Wortlaut ist von Imam al-Bukhari rahimahullah. Wenn wir sagen, der Hadith ist unter Übereinstimmung, authentisch, das auf Arabisch muttafaqun alayhi, damit ist gemeint, dass er überliefert ist bei Imam al-Bukhari und bei Imam Muslim, aber der Wortlaut dieses Hadith ist von Sahih al-Bukhari. Aisha radiallahu ta'ala anha, sie ist die Überlieferung dieses Hadithes und da sie zum ersten Mal in diesem Buch erwähnt wird, ziemt es sich, dass wir ein paar Worte über sie verlieren. Aisha radiallahu anha hatte einen Beinamen, man nannte sie Abdullah, das heißt die Mutter von Abdullah. Aber in Wirklichkeit hatte sie gar keinen Sohn gehabt, der Abdullah hieß, sondern man hat ihr diesen Beinamen gegeben, weil ihr Neffe hieß Abdullah. Und die Tante ist wie die Mutter. Eine Tante ist für ein Kind wie die Mutter. Und daraus entnehmen wir, dass es erlaubt ist, dass ein Mensch sich einen Beinamen geben lässt, Vater von Sohn, so Abu, irgendwas, auch wenn er noch kein Kind hat, all dies, damit er inshallah, weil er mag diesen Namen, und damit er inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala ein Geschenk bekommt, und zwar so ein Kind mit dem Namen, wie er sich hat genannt. Aisha radiallahu ta'ala anha, überliefert hat sie 2210 Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also das heißt authentische und nicht authentische. 174 davon befinden sich sowohl in Bukhari als auch in Sahih Muslim. Und 54 davon sind nur in Sahih Bukhari und 69 davon sind nur in Sahih Muslim. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet, noch bevor er ausgewandert ist nach Medina. Und Aisha radiallahu anha, sie war eine auserwählte Frau für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat bestimmt und gewollt, dass sie seine Frau sein wird eines Tages. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, die Propheten, wenn sie einen Traum haben, der Traum ist ein wahrer Traum. Die Propheten, zu ihnen kommt nicht der Shaitan und macht ihnen irgendwas vor, wie bei unser einer. Aber der Prophet, wenn er etwas sieht in seinem Traum, egal welcher es ist, das kennen wir aus dem Koran mit der Geschichte von Ibrahim a.s., wenn ein Prophet einen Traum sieht, dann ist es ein wahrer Traum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat im Traum Folgendes gesehen. Er sagte, man hat mir dich, O Aisha, zweimal im Traum gezeigt, zweimal im Schlaf gezeigt. Da war ein Mann, er hielt ein Stück Seidenstoff, ein Stück Seide, und dann sagte er, das hier ist deine Frau, decke sie auf. Als wäre da ein Bild gewesen und darüber ein Stück Stoff, das er aufdecken sollte. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass er es dann aufgedeckt hat und da war dann Aisha radiallahu ta'ala anha. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in sich selbst, er sagte dann, wenn das Allahs Bestimmung ist, dann wird sie eintreffen. Und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim überliefert worden. Aisha radiallahu ta'ala anha war diejenige Ehefrau, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten mochte von allen. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, als er mit 9 Frauen gleichzeitig verheiratet war. Und Aber Aisha war Dinge, die er am meisten gemocht hat. Und deswegen hat er auch am Ende seines Lebens alle anderen Frauen um Erlaubnis gebeten, in ihrem Haus die letzte Zeit zu verbringen. Und das weist darauf hin, dass man sehr wohl eine Ehefrau mehr mögen darf als eine andere. Denn das ist eine Sache des Herzens. Man kann von dir nicht verlangen, dass du jede deiner Ehefrauen gleich magst. Allerdings, was der Islam verlangt hat, ist die Gleichberechtigung, die gleiche Behandlung, in Bezug auf die Unterkunft, in Bezug auf die Zeit, die man ihr verbringt, und in Bezug auf das Geld, das man für sie ausgibt. Das sind Dinge, die man in der Hand hat. Aber die Liebe, das ist eine Sache, die hat man nicht in der Hand. Die eine Frau tut einem mehr, dann mag man sie mehr. Die andere kocht nicht so gut, dann mag man sie vielleicht nicht mehr so. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich von seinen Freunden viele Geschenke empfangen. Jeder Mensch von uns würde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch gerne etwas schenken. Und so waren die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Aber sie haben sich speziell natürlich den Tag ausgewählt, wo der Prophet bei Aisha war, weil er sie am meisten mochte, und dort kamen dann auch die meisten Geschenke, weil sie wollten ihn dann besonders glücklich machen an diesem Tag. Das hat aber die anderen Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam unzufrieden gemacht, unglücklich gemacht. Und sie wollten auch etwas haben von den Geschenken, die die Freunde ihnen schicken. Und deswegen, Aisha radiallahu anha, sie berichtet uns, und der Hadith ist ebenfalls in Sahih Bukhari und Muslim überliefert, sie berichtet uns, sie sagt sinngemäß, meine Nebenfrauen, sie haben sich, meine Wortwörtlich gesagt, meine Freundinnen, gemeint sind die Nebenfrauen, sie haben sich eines Tages getroffen. Und sie haben untereinander besprochen und gesagt, was soll das? Immer kommen die Geschenke am Tag von Aisha. Irgendjemand muss jetzt mal sich beschweren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben sich geeinigt, dass Salama radiallahu ta'ala anha, sie soll die Gesandte sein zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm diese Sache mitzuteilen. Aber das Problem ist, was soll sie ihm denn sagen? Die Frauen wollten, dass Salama dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes sagt: Du sollst deinen Freunden sagen, dass wenn sie dir was schenken, dann bitte nicht immer am Tag von Aisha, sondern auch an einem anderen Tag. Und das ist natürlich ungeheuerlich, weil das geht ja nicht. Wenn eine Person etwas Gutes macht, kannst du ihm nicht vorschreiben, wenn er dir was schenken soll. Du schenkst, wann du willst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann nicht zu Leuten, die ihm etwas Gutes tun, sagen, bitte tut mir Gutes, aber nicht alle am gleichen Tag. Sondern einer Samstag, der andere Sonntag, der andere Montag, das geht nicht. Und deswegen, als Salama radiallahu anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, hat sie ihn angesprochen darauf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihr abgewandt. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil eine Person, die du sehr gerne magst, wie dein Vater oder deine Mutter, du redest mit ihm und plötzlich dreht er sich um, gibt dir den Rücken und läuft von dir weg. Das ist eine Sache, durch die triffst du jemanden am härtesten, wenn er dich mag. Wenn jemand dich mag, am härtesten triffst du ihn, indem du nicht mit ihm redest. Indem du dich von ihm abwendest. Das ist das Härteste. Schlimmer als schlagen, schlimmer als ihm ein Wort sagen, einfach nur ihm abwenden und nicht mit ihm reden. Das ist eine Katastrophe. Und wie ist es dann erst recht, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das macht? Und wie dem auch sei, sie hat ihn ein zweites Mal angesprochen. Und er hat sallallahu alaihi wasallam ebenfalls sich abgewandt. Und dann hat er sich ein drittes Mal ihr zugewandt. Entschuldigung, ein drittes Mal hat sie ihn angesprochen. Und dann, als er gemerkt hat, dass sie es ernst meint und dass sie beharrlich ist, hat er sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt: Ihr sollt mich in Bezug auf Aisha nicht verletzen. Denn ich schwöre bei Allah, die Offenbarung, Al-Wahi, ist niemals zu mir gekommen, während ich in einem Haus von irgendeiner von euch Frauen gewesen bin, außer im Haus von Aisha radiallahu ta'ala anha. Und wortwörtlich heißt es sogar, der Wahi ist nur gekommen im Hause von Aisha, als ich unter ihrer Decke gewesen bin. Also sinngemäß heißt es, nicht wortwörtlich, Entschuldigung. Das heißt, in keinem eurer Häuser ist die Offenbarung zu mir gekommen, außer als ich im Hause von Aisha war, unter ihrer Bettdecke, radiallahu ta'ala anha. Und das gehört zweifellos zu ihren gewaltigen Errungenschaften, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und sie hat noch viele Errungenschaften, dazu gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran al-Karim freigesprochen hat von dem, was man ihr hat vorgeworfen. Und ebenfalls war sie eine gelehrte Frau. Sie war nicht nur eine Frau, die sehr viele Hadithe kannte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das kannten viele, die mit ihm zusammen waren. Aber sie hatte radiallahu ta'ala anha nicht nur Wissen, sondern sie hatte auch recht gutes Verständnis. Sie war auch eine Faqiha und so hat sie auch Fatwa gegeben. Sie war eine Muftia. Ja? Und deswegen zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab unter den Sahaba, hat sie diese Meinungsverschiedenheiten manchmal gelöst, indem sie ihr Urteil gefällt hat. Wie in dem berühmten Beispiel, und zwar am Anfang des Islam war es so, wenn man zu seiner Frau eingegangen ist, ohne den Verkehr beendet zu haben, dann musste man keinen Ghusl vollziehen. Aber später hieß es, dass man den Ghusl vollziehen muss, auch wenn man nicht zu Ende gekommen ist. Und Aisha und die Sahaba radiallahu anhum waren dann unterschiedlicher Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam verschiedene Hadithe gesprochen hatte. Einmal das eine, einmal das andere. Und dann hat Umar radiallahu ta'ala anhu Aisha gefragt. Und sie war die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie wird es ja wohl am besten wissen, gerade bei solchen intimen Angelegenheiten. Und dann sagte sie radiallahu ta'ala anha, sobald die beiden beschnittenen Organe aufeinandertreffen, muss man den Ghusl vollziehen. Punkt. Ja? Und in einer Überlieferung heißt es sogar, wenn man nicht zu Ende gekommen ist. Edu in lam yanzil heißt es im Hadith im Sahih Muslim. Und deswegen hat dann Umar radiallahu anhu gesagt, wer nach dem heutigen Tag etwas anderes sagt, als sie gesagt hat, den werde ich zu einem Denkmal machen für die Leute, die später kommen. Ja? So heißt es ziemlich genau in seiner Aussage, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und mit ihr zufrieden sein. Und sie war auch eine sehr großzügige Frau, radiallahu anha. Sie war so großzügig, dass sie einmal gefastet hatte und sie hat an dem Tag eine große Menge an Geld bekommen. Und dieses gesamte Geld hat sie alles ausgegeben und gespendet. Und am Ende des Tages, als sie ihr Fasten brechen wollte, hat ihre Dienerin gesagt, wir haben nichts mehr zu essen. Und dann sagte die Dienerin zu ihr, die Dienerin sagt zu Aisha, hättest du wenigstens irgendwas übrig gelassen von dem Geld, was du gespendet hast? Dann sagte sie, ich habe es vergessen. Und sie ist, radiallahu anha, im Jahr 57 oder 58 gestorben. Und sie wollte nachts beerdigt werden, so wurde sie nachts beerdigt, radiallahu anha. Und derjenige, der für sie das Gebet geleitet hat, war Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, hat für sie das Totengebet geleitet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein und mit allen Sahaba. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihnen yawm al-qiyamah versammeln. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.